aus Mallorca. In the beginning. In the beginning. Ein Schluck. Nee, warte, schon gut. Kann ich ein bisschen mehr Hall haben? Okay. In the beginning, there was Jack. And Jack held a groove. And from this groove came the groove of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, let there be house, and house music was born. I am, you see, I am not the creator. I am Opa Herbert, but this is my house. FM4 Dance. Baboon Deluxe. Ja, meine Damen und Herren, ihr seid immer noch bei FM4 La Boom Deluxe. Mein Name ist Patrick Pulsinger und das war jetzt Snaffo im Live-Mix extra für uns aufgenommen. Den Mix könnt ihr nirgendwo anders hören, nirgendwo runterladen, nirgendwo streamen. Den gibt's nur hier und auf FM4 Dance ab jetzt einen Monat lang bei uns auch im Internet. Und gibt's eine Playlist oder ist alles improvisiert? Das ist alles mehr oder weniger improvisiert. Es sind Pattern, mit denen ich spiele und rumjamme und Sounds es ist ein Live-Set, genau. Super, deswegen gibt's auch kein Track-ID, no Track-ID, no Playlist, finde ich sehr schön, aber alles ist von Snaffo handgehäkelt zu Hause auf Mallorca. Ich sage nochmal vielen herzlichen Dank und liebe Grüße hier aus Wien. Ja, ganz herzlichen Dank dir, lieber Patrick, und liebe Grüße nach Wien.